Nikolausi! Immer am 6. Dezember. Da soll man ja am Vorabend einen Stiefel rausstellen. Dann kommt der Nikolaus und tut was rein. Mutmaßlich. Muss aber schön sauber geputzt sein, der Stiefel. Sonst gibt nix. Mutmaßlich. Ich faktencheck das jetzt und aus diesem Grund hab ich auch mal so einen Stiefel rausgestellt. Ein Wartstiefel. Wenn der Nikolaus den voll macht, da bricht jedes Idötzchen von Neid Flenn zusammen mit seiner mickrigen Schultüte. Herzlich willkommen hier im Stiefelstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 206, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Wartstiefel, so praktisch! Eine gute Investition, denn ein Paar genügt für zwei Kinder. Und garantiert nicht nur jahrelang Nikolausspaß, sondern ist auch der Megatrick zur Einschulung. Auch sind sie einfach sauber zu halten und man kann sie gegebenenfalls an die Enkel weitergeben, sofern man welche hat. Und wenn man die nur jedes Mal an Nikolaus an die Kids verleiht, kann man sie selbst nutzen, wenn man im Wasser steht. Apropos Wasser, ihr habt doch bestimmt alle das Boot gesehen. Also die Fassung mit Prochnow, Gröni und Wennemann, nicht die neue Version, die vor einer Weile auf Sky kam, dann irgendwann im Fernsehen und nur auf Netflix zu sehen ist. Von dieser neueren Fassung habe ich seinerzeit ein paar Folgen der ersten Staffel im Fernsehen gesehen, aber die hatten mich nicht überzeugt. Jetzt hatte ich Zeit und dachte, da kannst du ja mal flicks die vier Staffeln wegbingen. Vielleicht holte ich das ohne Werbung besser ab. War nicht so. Gut. Das spielt zeitlich nach dem Boot, aber dann ist es eben auch nicht das Boot. Und dann sind da andere Boote. In jeder Staffel ein anderes. Manchmal sogar mehrere und mehr als die Hälfte des Gesamtwerks spielt irgendwo in Frankreich, England und Amerika und nicht auf dem Boot. Mag ja sein, dass Intrigen, Widerstand und Nebenschauplätze die Story aufpeppen und dem Gesamtwerk mehr Tiefe geben, aber hey, dann hätte man es ja Kriegsmariniertes nennen können oder U-Boot-Krieg oder ganz anders, aber das Boot? Nach den ersten Folgen habe ich das meiste dieser B-Stories geskippt. Schön vorspulen von Bootszene zu Bootszene. Der Vorteil des Streams. Das macht es irgendwie erträglich, aber trotzdem hat es mich nicht abgeholt. In meinen Augen kommt es nicht an das Original heran, aber was weiß ich schon. Aus Gründen ist nun Nikolaus vorbei und tatsächlich war nix im Stiefel. Mutmaßlich bin ich die falsche Zielgruppe. Zu alt, zu verschroben, zu ungläubig in Sachen Nikolaus. Und für die Weihnachtsfeier. Kennt ihr diese Weihnachtsfeiern, wo sich etwas mehr als der halbe Betrieb in der Kneipe trifft? Die Organisatoren haben Buffet geordert und immer wieder tun sich ein paar Leute zusammen und spenden ein Fässchen Kölsch. Gut für die, die Kölsch trinken. Pech für die anderen. Grüppchenbildung. Der Pegel steigt. Es ist laut, es ist nicht lustig und das Buffet ist so lala. Einzelne trinken mehr, als sie sollten und vielleicht kommt es zu dem einen oder anderen Skandal. Es sitzen oder stehen immer dieselben zusammen. Meist die, die auch im Betrieb immer zusammenstehen. Da kann man sich dazustellen, aber man kommt nicht richtig rein. Und dann gibt's noch die ganz wichtigen, die auch auf der Weihnachtsfeier betriebliche Probleme wälzen. Socializing ist anders. Der Pegel steigt. Was bleibt doch anderes übrig? Nüchtern ist's nicht zu ertragen. Irgendwann kommt jemand und sagt dir, was er dir immer schon mal sagen wollte. Oder umgekehrt. Im schlimmsten Fall gibt's Handgemenge. Es ist keine offizielle betriebliche Veranstaltung, so what? Die Skandale sickern dennoch irgendwann durch. Deshalb gehe ich nicht hin. So wie die, mit denen man, wenn, zusammenstehen wollen würde. Die gehen interessanterweise auch nicht. Nix verpasst und nicht blamiert. Der Ruf ist trotzdem ruiniert. Da macht es auch nichts, dass ich unzuverlässiger bin als zuletzt. Konnte man sich bis vor einigen Wochen quasi darauf verlassen, dass die neue Konserve am Donnerstag plus minus einen Tag erscheint, veröffentliche ich in letzter Zeit absolut unregelmäßig. schändlich, denn das sollte man unter allen Umständen vermeiden, wenn man seine Hörerschaft nicht verärgern und verlieren will. So wird es gesagt, die Grundregel für den erfolgreichen Podcast. Schade. Auch schade, dass ich seit unserem Urlaub noch einen Reisenden im Gepäck habe. Ich wollte ihn mitnehmen zu all den tollen Orten, die ich besucht und besprochen habe, die umliegenden Cache discovernd und mit Fotos für den Owner. So habe ich's geschrieben und nun sehe ich ihn vor meinem geistigen Auge, also den Owner. Die einstige Vorfreude ist desillusionierter Resignation gewichen. Enttäuscht hängt er trinkend vor dem Rechner, bar jeder Hoffnung, jemals wieder etwas von seinem Travelbug zu lesen. Weil ich ihn in die Tasche gesteckt hatte, aber immer die falsche Jacke an und ihn nicht dabei hatte. In nichts bin ich unzuverlässiger als im Umgang mit Travelbugs. Deshalb lasse ich sie liegen, packe sie nicht ein und nehme sie nicht mit. Und dann ist Urlaub und ich denke, och, der ist nett, den kannst du ja mal mit rumnehmen, dann freut sich der Owner und bäm. Wiederholendes Muster und den nächsten Owner in die Verzweiflung getrieben. Oder die Ownerin, völlig egal. Ich hätte es wissen können, sollen, müssen. Und in ein paar Tagen ist Weihnachten und ich habe immer noch keine Geschenke. Wie jedes Jahr. Aber es ist ja noch etwas Zeit. Wie jedes Jahr. Und dann ist Weihnachten und selbst Prime und UPS schafft es nicht mehr. Wie jedes Jahr. Und dann ist die Enttäuschung groß. Wie jedes Jahr. O je, du fröhliche, schändliche Schande. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so. Aber das macht's nicht wirklich besser. Enttäuschte Gesichter allenthalben. Und zu allem Überfluss läuft dazu im Radio dieses Lied über die letzte Weihnacht, während ein Song später dieser Typ nach Hause fährt, wegen Weihnachten. Selbstverständlich kommt er nicht an. Wie jedes Jahr. Doch bevor es dazu kommt, stellt sich die Frage des Weihnachtsbaums. Wie jedes Jahr zählt meine Meinung nicht. Ein Baum muss her, sonst ist Weihnachten kein Weihnachten. Dabei wäre es so einfach, denn kein Baum würde alle Probleme auf einmal lösen. Kein Baum bedeutete keinen Baum besorgen, Geld sparen. Ein Baum weniger opfern, das Klima freut sich, keine Brandlasterhöhung, weniger Käfer und Insekten im Haus. Kein Dekorieren, keine Batterien für Kerzen, mehr Platz im Wohnzimmer, freie Sicht auf den Fernseher und vor allem kein Baum, um was drunter zu legen. Erwartungsgemäß zeigt sich meine Holde meiner Argumentation unaufgeschlossen und besteht vehement auf die Tanne. Tja nun, aber es ist ja noch etwas Zeit, wie jedes Jahr. Und mit dieser Bombenhoffnung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 206 vom 6.6.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.